Unterdessen bereiten die Asengötter in Asgard die Totenfeier für seinen Körper vor. Sie bahren ihn auf dem Schiff Wafeln auf. Dort war seine letzte Ruhestätte vorbereitet. Sie legen seinen Körper auf die feinen Hölzer, die schon brennen. Seine Waffen und sein treues Pferd würden ihn begleiten. Diese Flammen würden allen materiellen Ballast zerstören, die seinen Weg in das Devayana erschweren könnten. Dann wird Nanna, die irdische Gemahlin Baldurs, im richtigen Augenblick in das Feuer springen, um im Totenschiff mit ihm zu gehen. Damit erfüllt sie das Sati, das Feuer des Sat-Ur-No. Sie küsst Baldur auf den Mund und verbrennt mit ihm. Wotan streift dann seinen goldenen Ring Draupner vom Finger und damit vermählt er die beiden Toten in einer neuen Hochzeit. Nanna, die irdische Gemahlin, hatte sich Baldur bisher niemals genähert. Bevor die Neuvermählten von den Flammen verschlungen werden, beugt Wotan sich zum Ohr Baldurs und sagt ihm etwas, das niemals jemand erfahren wird. Diese Legende, dieser Mythos des Endes des goldenen Zeitalters, der Götterdämmerung, hat sich beinahe in jedem symbolischen Detail großartig und furchtbar am Ende des Kampfes von Adolf Hitler, der Führer der Arier, voll erfüllt in dieser Welt, die sich schon ihrer Vollendung zuneigt. Zu Beginn dieses Buches erinnerte ich mich der Worte, die zu Ende des Krieges meinem Meister von seiner Stimme gesagt worden sind und die uns so sehr beunruhigten. Er war das Opfer seiner eigenen geistigen Schöpfungen. Wem könnten wir diese Worte zuschreiben? Hitler? Und jene andere geistige Schöpfung, diese unglaubliche Ähnlichkeit mit dem Mythos und der Symbolik von Baldurs Tod, wem könnten wir sie zuerkennen? Das Gesetz der Gemeinschaft, geblendeter Synchronismus, sinnvoller Zufall, geistige Schöpfung eines äußeren Gehirnes außerhalb des Kreises der Kreise? Otto Rahn sagte, der Mythos, die Legende gehören der Einbildung an, aber nicht der des Menschen. Es sind Einbildungen und Poesie des anderen Universums. Diese Poesie kann nur mit dem Blut der Helden geschrieben werden, weil es so rot, so intensiv rot ist, aus unsterblicher Vraja. Das Schiff Wafeln fährt vom Nordpol mit brennenden Lichtern unter Wasser und es birgt den Samen eines neuen Zeitalters von Hyperborea, das Versprechen der Wiederauferstehung. Im Süden der Welt wird es von Kalösch abgelöst, das die Helden bis zu den Oasen der warmen Gewässer der Antarktis am Südpol bringen wird. Die Taufe erfolgt durch das Feuer, danach die magische Hochzeit. Währenddessen kommt Hermod an die Türe der unterirdischen Welt. Ein Schatten versperrt ihn den Weg. Mudgund, die Schwellenhüterin. »Ich bin ein Ase«, sagt Hermod, »Bruder des Baldur, und bin gekommen, ihn von Neuem in das Leben an die Oberfläche der Erde zurückzuholen, damit wir Asgard wieder aufbauen können. Er ist nicht von dieser unterirdischen Welt. Du weißt es gut.« Mudgund lässt ihn eintreten und geleitet ihn nach Norden, den Süden durch das Innere durchquerend. Ohne Schwierigkeiten trabt Sleipnir voran. So kommt er dahin, wo Baldur sich befindet, in einem großen Saal auf einem hohen Ehrenstuhl sitzend. An seiner Seite ist Nanna. Hermod spricht zu ihm, »Höre mich an, Baldur, die Asen bitten dich, du möchtest zurückkehren. Sie möchten, dass du ins Leben zurückkommst. Du darfst nicht weiter tot sein. Wir gehen nach Valhalla.« Aber Baldur antwortet ihm nicht. Man hört eine laute Stimme, die von irgendeinem unsichtbaren Ort kommt. »Nein, Baldur kehrt nicht zurück. Er bleibt so lange, bis alle Wesen seine Rückkehr zum Leben erbitten und so lange sie nicht beklagen, was sie verloren haben.« Baldur gibt Hermod ein Zeichen des Abschieds und überreicht ihm den Draupnerring, das das Zeichen der ewigen Tage ist. Als Hermod auf die Erdoberfläche zurückkommt, entfernten sich die Götterboten nach allen Richtungen und verkündeten, »Weinet, beweinet alle den Tod Baldurs! Er bittet sein Wiedererscheinen unter uns. Die Riesen weinten in den hohen Tälern der Berge meiner Heimat. Auch die unsichtbaren Wesen und die Siddhas im höchsten Himmel. Viele von uns weinen immer noch. Jedoch, im Innern einer Höhle, in einer Spalte der Erde, gibt es einen dunklen Schatten, der nicht weint. Es ist eine zahnlose Alte mit trockenen Augen. Ich bin Tok, die Dunkle, sagt sie. Warum soll ich weinen? Wozu war mir Baldur in meinem Leben nützlich? Er war der Feind alles dessen, was ich vertrete. Die Greisin verwandelte sich in einen Fisch und versteckte sich unter einem Wasserfall. Es war Loki, der Verräter, der sich verwandelt, der Mörder, der sich verändert, der sich hinter vielen Gestalten des Samsaras versteckt. Mein Meister war auch aufgebrochen, Hitler zu suchen, wie Hermod der Götterbote. Er fand ihn unter der Erde. Er rief ihn, doch er kam nicht. Seine Stunde war noch nicht gekommen. Er wird am Ende dieser harten Zeit wiederkommen, auf Sleipnir reitend, der mit den 8 Beinen und auf 8 Wegen das weiße Pferd Kalkis. In seiner rechten Hand wird er das flammende Schwert eines Kometen schwingen und er wird kommen, seine Helden mit seinem wilden Heer zu befreien, den Feind für immer zu besiegen. Seinen Draupnerring der Erinnerung an die ewigen Tage habe ich bewahrt.